erste Entwürfe entstehen, werden wieder verworfen. Mit jeder Generation von Neuentwürfen lernt der Computer dazu. Der Computer sortiert überflüssige oder hinderliche Eigenschaften seiner virtuellen Prototypen aus. Ganz so wie in der Natur. Eine Evolution im Computer. Generationen von Maschinen werden so auf dem Bildschirm entworfen. 50 Generationen, 100, 200. Schon sind die Roboter zu ersten unbeholfenen Bewegungen in der Lage. Das Ergebnis unserer Arbeit war, dass wir lernten, eine Blaupause zu entwickeln, also eine Art Bauanleitung. Und wir haben dies zusammen mit meinen Studenten mit Hilfe von Lego-Bausteinen gemacht. Und dann kam einer zur Tür rein und meinte, als nächstes müssten wir unseren Bausatz dazu bringen, sich zu bewegen. Aber das Ganze dürfte nicht zu teuer werden. Wir haben uns deshalb eine Maschine besorgt, die in der Lage ist, die Formen von Mobiltelefonen und Rechenmaschinen zu produzieren, die also Prototypen von Verbrauchsgegenständen herstellen kann. Aber aus einem Material, das so fest ist, dass wir damit Roboter bauen können. Also haben wir uns eine dieser Maschinen genommen, um die Simulation einzugrenzen, sodass die Ergebnisse der Simulation automatisch von dieser Maschine umgesetzt werden konnten. Aber das eigentlich Wertvolle an unserer Arbeit war das Herstellen der Bauanleitungen. Einige hundert Generationen von Bauanleitungen später, es wird so in der 600. Folge gewesen sein, wählt der Computer die drei geeignetsten Konstruktionen aus und schickt die Daten an einen Drucker, der dreidimensionale Formen ausgibt. Eine Düse spritzt flüssigen Kunststoff. Schicht für Schicht wird neuer Kunststoff aufgetragen. Ein Laser schmilzt die Plastikschichten in präzise Formen. Gebilde mit Zwischen- und Hohlräumen entstehen, auch solche, bei denen Gelenkkugeln in Gelenkpfannen liegen. Wie aus einem Guss entsteht so der komplette Roboter und nach eine ganze Armada von beweglichen Robotern. Die kleinen Geräte bestehen aus Kunststoffstangen, die durch Gelenke verbunden sind. Auch ihr Steuerungssystem ist vom Computer entworfen worden. Einmal in die Welt gesetzt, ahmen die Maschinen das nach, was ihre Vorgänger bereits in der virtuellen Umgebung der Rechenchips getan haben. Und tatsächlich waren sie nach mehreren Dutzend Generationen in der Lage, sich zu bewegen. Und nach wiederum mehreren hundert Generationen näherte sich jedes von ihnen einer bestimmten Bewegungsform an. Einige krabbelten, andere rollten auf dem Boden und wieder andere stießen sich am Boden entlang auf verschiedene Art und Weise. Und dabei machten sie sich Gesetzmäßigkeiten zunutze, die wir vom Maschinenbau kennen. Aber da waren keine Ingenieure. Es gab keine Liste von Dingen, die nachzubauen waren. Es gab nichts, was man sich aus Bibliotheken hätte holen können. Diese Kreaturen entstanden aus dem ihrer Evolution eigenen Bewegungsdrang und der Simulation der Physik ihres Umfelds. Of the mechanism in the environment. Ein Roboter schiebt ein Bein vorwärts. Einer kriecht wie ein Fisch auf dem Trockenen. Wieder ein anderer läuft seitwärts wie eine Krabbe. Bald recken dreidimensionale Dreiecke und Vierecke ihre Gliedmaßen vor. Wenige Zentimeter pro Sekunde für einen kriechenden Roboter. Ein großer Schritt für das Projekt Künstliches Leben. My name is Jordan Pollack. I have a PhD in computer science from Ich heiße Jordan Pollack. Ich habe an der Universität von Illinois über Computerwissenschaften promoviert. Das war 1987. Seit 1975 arbeite ich in der Computerindustrie und bin jetzt Professor für Computerwissenschaften und komplexe Systeme an der Brandeis University in der Nähe von Boston, Massachusetts, in den Vereinigten Staaten. Zusammen mit seinem Kollegen Hod Lipson hat Jordan Pollack den computergenerierten Wesen Beine wachsen lassen. Kenner der Szene rühmen das gelungene Experiment schon als den entscheidenden Schritt zum ultimativen Traum von sich selbst erschaffenen Maschinen. Der kleine, bärtige Mann wehrt ab. Ihre Erfindung sei nur ein primitiver Nachbildungsroboter, aber sie hätten als Informatiker den biologischen Vorgang von Fortpflanzung und Evolution mit nichtorganischen Mitteln kopiert. Es ging ihnen um Grundlagenforschung auf dem Gebiet des künstlichen Lebens. Right. Well, the field of artificial life studies. Das stimmt. Wir sind auf dem Gebiet des künstlichen Lebens tätig, beschäftigen uns mit den Prozessen, die bei Leben in biologischer Form stattfinden, und wir stellen uns die Frage, ob wir so viel davon verstehen, dass wir es ganz genau simulieren können, dass wir es durch die Computersimulation mathematisch verstehen. Dieser Teil also ist Simulation, aber das Ziel ist die Übertragung in die Realität. Ich musste feststellen, dass sich sämtliche Nouns offensichtlich in einem der Ordner befunden haben, die dem Crash meiner kleinen Festplatte zum Opfer gefallen sind. Sunny habe ich erhalten können. Ich kann mich nicht erinnern, wie sie aussieht. Leider gibt es kein Bild. Ich bemerkte zu spät, dass sie sich im Zustand des Verhungerns befand. Sie lag wie schlafend am Boden und eine Art Heiligenschein aus Sternchen kreiste um ihren Kopf. Scheint den nahen Tod anzudeuten. Ich griff mir den Forschungsbaukasten und injizierte Flüssignahrung wie verrückt. Eine von vielen Geschichten, wie man sie im Internet finden kann, über die Erlebnisse in Albia. Albia, das ist ein buntes Fantasieland im Computerspiel Creatures. Wer dort mitspielt, der möchte seine Geschöpfe, Norns genannt, möglichst lange durch ihr Computerleben begleiten, das voller Gefahren ist. Das virtuelle Ende kommt aber unausweichlich. Gut möglich, dass ich Sunny zu viel Flüssignahrung gegeben habe. Sie verstarb mit traurigem Seufzen. Weil die Norns, die Bewohner dieser Fantasiewelt, über besondere Fähigkeiten verfügen, interessieren sich auch Wissenschaftler wie der Komplexitätsforscher Klaus Mainzer dafür. Sie können sich fortpflanzen. Übrigens geht das über Eierlegen bei Ihnen, witzigerweise. Dann haben Sie eine virtuelle Hormonchemie, die simuliert Motivation und Bedürfnisse, wissensbasierte Systeme. Sie können logisch entscheiden, sie können lernen, wahrnehmen, kommunizieren. Und hier sehen Sie so eine Situation einfacher Art, einmal realisiert. Da erkennt also ein solches Norn eine Möhre und einen Ball über sein Sensorsystem. Dieses neuronale Netz hat vielleicht vorher gelernt, dass Möhren essbar sind. Das bedeutet schließlich in der Simulation der Hormonchemie, dass beim Verdauungsprozess Glucose entsteht. Das sind jetzt virtuelle Repräsentanten dieser Botenstoffe. Die veranlassen dann eine Reduktion des Hungergefühls. Damit wird der Kopf wieder frei. Die Aufmerksamkeit kann neuen Dingen zugeordnet werden, wie etwa dem Ballspiel. Das Norn spielt Ball und dadurch wird wieder Energie verbraucht und so weiter. Das Hungergefühl entsteht. Schließlich beginnen die Norns sogar damit, sich zu vermehren. Da jedes der kleinen Wesen unterschiedlichste Erfahrungen macht, verschiedenste Dinge von seinem Frauchen oder Herrchen lernt, wird es völlig anderes Erbgut weitergeben. Und da sich bei jeder Paarung die Erbinformationen vermischen, kommt es im Laufe der Zeit zu Aktionen auf dem PC-Bildschirm, die keiner der Programmierer voraussehen konnte. So entstand in den Labors der Spieleentwickler das zwar vereinfachte, aber doch nach den gleichen Prinzipien funktionierende Abbild der Natur. Sie sehen daraus, aus dieser Spielerei, dass man durchaus diese Zusammenhänge simulieren kann. Und sie werden mittlerweile angewendet, etwa die englische Armee hat es getan, indem sie in solchen Simulationsspielen das Verhalten von Fliegern untersucht hat oder aber auch das Verhalten von Käufern im E-Commerce. Bei der erwähnten schlagzeilenträchtigen Zusammenarbeit mit dem britischen Verteidigungsministerium ließ man die Norns in einer Simulation den Eurofighter fliegen. Nach zahlreichen Pannen und Flugabstürzen lernten die virtuellen Tierchen tatsächlich, das Flugzeug zu beherrschen und zu steuern. Denn die Piloten-Norns sind lernfähig und entwickeln Fähigkeiten, die außerhalb der programmierten Strukturen liegen, was bei einer künstlichen Lebensform mit genetischem Code nicht ungewöhnlich ist. Der Tod der virtuellen Testpiloten bedeutet nichts. Den Teilnehmern des Computerspiels Creatures dagegen wachsen ihre Norns ans Herz. Und je länger die Spielzeit, desto stärker wird die emotionale Bindung. Ich hatte Zeit, Sunnys Grabstein zu betiteln und ein Foto dazu zu speichern, als sie plötzlich abhob. Sie schwebte tatsächlich nach oben, höher als es normalerweise möglich ist in Albia. Irgendwann verschwand sie vom Monitor und das war es dann. Fehlte noch, dass zwei Engelchen gekommen wären und sie mitgenommen hätten. Bedauerlich, dass sie so schnell starb. Aber es zeigt nur, was fast das Wichtigste im Lernprozess ist. Das Beibringen von Holen ist Nahrung. Die Vorstellung, ganze Welten im Computer zu simulieren, ist seit langem auch ein beliebtes Thema in der Science-Fiction. Das ist heute auch für ganz reale Forscher keine ungewöhnliche Vorstellung, besonders wenn sie auf dem Gebiet des künstlichen Lebens forschen. Für sie erweitert künstliches Leben den Bereich der Biologie. Ganz andere Lebensformen, als sie in der Natur auf der Erde vorkommen, lassen sich hier studieren. Warum sollte sich Leben nicht auch in einem digitalen Medium wie dem des Computers entwickeln? Eine Wiese. Gänseblümchen, soweit der Blick reicht. Narzissen und Apfelbäume in voller Blüte. Ein kleiner See. Frösche quaken, Schilfgras wiegt sich im Wind. Vereinzelte Zitterpappeln. Darunter ganze Landschaften mit Kakteen. Große, runde, haarige, gezackte, stachelige und glatte Kakteen. Kakteen unter Zitterpappeln? Auch die Felder mit Sonnenblumen irritieren. Sonnenblumen wie aus dem Bilderbuch. Sie wachsen, stehen in voller Blüte, verblühen. In der Ferne Wälder mit bizarrer Pflanzenwelt. Dornenbesetzte blassblaue Bäume, schwammiges Buschwerk, spiralig wuchernde Ranken, die sich bedrohlich der Gänseblumen-Frühlingswiese nähern. Eine Natur aus dem Computer. Aus dem Dünger mathematischer Regeln wachsen im Treibhaus der Rechenchips Stämme, die sich gabeln, sprießen Äste, die sich verzweigen, entstehen bekannte und fremde Pflanzenwelten. Was draußen in der richtigen Welt Wochen und Monate braucht, passiert hier in Sekunden. Solche Simulationen standen schon in den 80er Jahren nahezu jedem interessierten Forscher zur Verfügung. Christopher Langton studierte damals die Biologie künstlicher Systeme. Eines Nachts entdeckte er auf seinem Computermonitor ein interessantes Muster, das sich wie von selbst veränderte und weiterentwickelte. Ich überquerte eine Schwelle. Ich spürte, dass es wirklich etwas sehr Grundlegendes in diesem kleinen künstlichen Universum und in seiner ablaufenden Evolution gab. Langton vermutete damals, dass Computer Leben irgendwie selbst nachbilden können. Aber seine Vorstellungen waren noch verschwommen. Zunächst wollte er einen künstlichen Organismus entwickeln, der die Informationen über seinen Bauplan weitergeben konnte. Das sollte ähnlich funktionieren wie in einer lebenden Zelle. Nachdem er monatelang herumprobiert hatte, notierte er schließlich: Ich beobachte es gerade. Es sieht aus, als würde es sich reproduzieren. Die Tochter ist perfekt reproduziert worden. Sie hat genau die richtige Länge. Jetzt reproduziert sich auch die Tochter. Es ist geschafft. Was hatte Langton nun wirklich geschaffen? Seine Organismen hatten keine Ähnlichkeit mit dem Leben, wie wir es kennen. Die Bewohner von Langtons Computeruniversum waren, wenn man sie auf dem Computermonitor betrachtete, schleifenähnliche Gebilde. Wichtig war, dass sie sich fortpflanzen konnten. Ebenso wie die Nornes gaben dabei auch die schleifenförmigen Bewohner eine Art genetischen Code an ihre Nachkommen weiter, wobei sich dieser Code durch zufällige Mutationen verändern konnte und zu einer besseren oder auch schlechteren Anpassung des neuen Organismus an seine Umwelt führen konnte. Ein künstliches System also, das sich ähnlich verhielt wie die Evolution in der Natur. Ja, nun muss man sagen, Lernfähigkeit bei biologischen Systemen ist eben heute immer noch fundamental was anderes als bei den Robotern oder bei den künstlichen Systemen. Gibt der Informatiker Thomas Kristaller zu bedenken. Also aus der Begegnung mit ihrer Umwelt erzeugen biologische Systeme Bedeutung über die Welt, in der sie leben, mit der sie interagieren, die sie manipulieren, auch ihre eigene Innenwelt zum Beispiel gehört mit dazu, genauso wie die Außenwelt. Und dieses bedeutungsgenerierende Prinzip, das ist meines Erachtens ein Schlüssel dazu, ob es wirklich gelingen kann, künstliche Systeme zu realisieren, die vergleichbar lernfähig sind wie biologische Systeme. Und diesen Schlüssel hat heute keiner auf der Welt in der Hand. Für Pioniere wie Christopher Langton sind solche Einwände kein Hinderungsgrund, auf komplexere künstliche Lebensformen hinzuarbeiten, die, wie biologische Wesen, Bedeutung aus sich selber heraus erzeugen können. Alles nur eine Frage der Rechenleistung. Und die ist bekanntlich, seit der Forschungszweig künstliches Leben aus der Taufe gehoben wurde, beträchtlich gestiegen. Damals, 1987, wurden die Forschungen auf dem Gebiet des künstlichen Lebens erstmals einer größeren Öffentlichkeit bekannt gemacht. In Los Alamos, in den Forschungslabors, in denen in den 40er Jahren die Atombombe entwickelt wurde, diskutierten Computerwissenschaftler mit Anthropologen, Verhaltensforscher mit Biochemikern, Physiker mit Populationsgenetikern. Immer wieder ging es um die Frage: Was ist Leben? Können Gebilde, die nur aus Informationen bestehen, lebendig sein? Einige Konferenzteilnehmer waren der Auffassung, dass die Art der Körperlichkeit nicht entscheidend für das Leben ist. Denn schließlich ist auch das Material des Lebens, die Erbsubstanz, im Wesentlichen Information. Warum sollte es der Erforschung künstlichen Lebens also nicht gelingen, aus toter Materie etwas Lebendiges zu schaffen? Das sind alles Vorstellungen, wo meines Erachtens die Leute so sehr in ihre technischen Systeme verliebt sind und so sehr in die scheinbare Allmacht ihrer Techniken und Methoden und offensichtlich den Bezug zum Leben verloren haben selber, dass sie das völlig überhöhen. Ehrgeizige Forscher auf dem Gebiet des künstlichen Lebens stellten sich dessen ungeachtet die Frage: Lässt sich die Evolution in der Natur nicht wie im Zeitraffer durch eine digitale Evolution nachbilden? Man müsste nur bei etwas ganz Einfachem beginnen und sich dann Stufe für Stufe zu immer komplexeren Organismen herantasten. Sich frei entwickelnde Kreaturen werden Möglichkeiten gegenseitigen Nutzens entdecken und damit Anpassungsformen, an die wir im Traum nicht denken würden. Das war ein neuer Ansatz, den der Biologe Tom Ray in die Erforschung künstlichen Lebens einbrachte. Nachdem er in den Regenwäldern Costa Ricas die Evolution in der Natur studiert hatte, entwarf Ray eine künstliche Umwelt, die er Tierra nannte. Dort sollten digitale Kreationen im Computer eine Entwicklung völlig unabhängig von Eingriffen menschlicher Programmierer vollziehen. Eine Evolution, deren Ausgang ganz offen war. Ähnlich wie natürliche Lebewesen um Lebensraum und knappe Ressourcen konkurrieren, befanden sich die digitalen Gebilde von Tierra in einem ständigen Wettstreit um Prozessorzeiten und Speicherplatz. In Rays Computerwelt waren nun die kleineren Kreaturen erfolgreicher, da ihre geringe Größe es ihnen erlaubte, sich in weniger Rechenzeit zu reproduzieren. So konnte er in seiner künstlichen Welt biologische Phänomene wie Selektion und Anpassung studieren. Vor allem glaubte er gezeigt zu haben, dass eine offene künstliche Evolution im Prinzip möglich war. Da Tierra nur auf einem isolierten Computer installiert war, vergleichbar einem Teich, der zu klein ist, um eine wirkliche digitale Evolution zu entfalten, ließ Tom Ray Tierra auf Computern laufen, die im Internet miteinander vernetzt waren. Ein Experiment, dessen Ausgang noch offen ist. Also wenn man mit Tom Ray spricht, dann meine ich, stellt man bei ihm auch dauernd diese Verwechslung fest, dass er die Simulation für die Realität hält. Also er hält Tierra für ein erdähnliches System und das halte ich auch für Unsinn. Also das hat seine eigenen Vorteile, solche Simulationen zu machen, und das muss man nicht überfrachten damit, dass man das dann für Gaia hält oder für den lebenden Organismus Erde oder so etwas. Metaphysisch völlig überfrachtet, meint der Informatiker Thomas Kristaller. Und auch der Robotikforscher Rodney Brooks gibt zu bedenken: Die frühe Arbeit an sich selbst entwickelnden Systemen sah sehr vielversprechend aus. Aber dann passierte nichts mehr. Und so denke ich, dass uns noch etwas fehlt. Etwas, das radikal sein mag oder auch nicht radikal, was das Wesentliche eines lebendigen Systems angeht. Der Entwickler des Computerspiels Creatures meinte einmal, dass die Natur uns 3,7 Milliarden Jahre Forschungszeit voraus hat. Wir wären also dumm, wenn wir versuchten, etwas anderes aus dem Boden zu stampfen, das auch nur annähernd so interessant ist. Auch Jordan Pollocks Kreaturen, die den Sprung von der Computersimulation in unsere reale Welt geschafft haben, fehlt noch fast alles, was Lebewesen auszeichnet. Und auch die Apparatur, die sie baut, ist weitaus komplizierter als die Maschinenkreaturen selbst. Also die Arbeiten von dem Jordan Pollack bewundere ich sehr. Ist ein, also das, was er in Science auch publiziert hat, ist ein extrem gutes Experiment. Das muss man natürlich sorgfältig studieren. Er hat also nur ganz einfaches Material genommen. Und da sind auch die Konstruktionsprinzipien sehr einfach. Und was er dann gemacht hat, ist, dass er sogenannte genetische Algorithmen benutzt hat und die auf diese Computergeometrie angewendet hat und einfach die Kombinatorik hat laufen lassen. Einfach ausprobieren ließ. Und das Erfolgskriterium war, wie schnell kann dieses Stangengebilde eine Distanz von 20 Zentimetern zurücklegen. Also 20 Zentimeter zurücklegen. Das war das Ziel und das möglichst schnell und mit ganz einfachen geometrischen Konstruktionen. Und jede dieser geometrischen Konstruktionen in der Geometrie wurde in ein Simulationsprogramm gesteckt, in der Simulation ausprobiert und dann bewertet, nicht wahr, ist es besser, ja oder nein. Und dann hat er sogenannte 100 oder sowas Generationen laufen lassen und dann hat er aus den Geometriedaten eine Fertigungsmaschine angesteuert, automatisch, ohne dass ein Mensch dazwischen war, aber er hat einfach die Geometriedaten umgewandelt in Produktionsdaten und hat dann eine entsprechende Produktionsmaschine damit gesteuert, die dann tatsächlich diese Stangen und deren Verbindungen gefertigt hat. Und da musste er allerdings noch von Hand die Motoren anhängen und die Batterie anklemmen, auch von Hand. Und dann hat er selber von Hand den Einknopf gestellt und dann ist das Ding gelaufen. So, und nun ist die Frage, was sind das für Maschinen? Sind das selbst reproduzierende Maschinen in dem Sinne, wie Lebewesen sich selbst reproduzieren? Und ich sage, nein, natürlich nicht. Also erstens mal braucht ein Lebewesen den Einschalter nicht, wüsste ich nicht, wo das ist. Ja? Sondern in dem Moment, wo zwei Keimzellen, Ei und Same zusammenkommen, lebt es schon. Ja? Und die Selbstreproduktion geht über Wachstumsprozesse. Also da werden nicht Konstruktionsteile aus dem Regal genommen oder aus irgendeinem Block herausgefräst und dann zusammengesteckt, sondern bei Lebewesen wächst eine Zelle nach der anderen und organisiert sich in diesem Zellhaufen dann und prägt sich aus. Ein völlig anderes Konstruktionsprinzip, was dahinter steckt. Nicht verstanden für Technik, funktioniert aber in der Biologie hervorragend. Also die Idee von dem Jordan Pollack ist genial. Ich finde, es ist ein tolles Experiment und es zeigt einfach, wo wir Lücken haben in unserem Verständnis für möglicherweise selbstreproduzierende Maschinen. Wir haben keine. Und Jordan Pollack ist, glaube ich, der Letzte, der behaupten würde, er hätte welche gebaut. The fact is that Tatsache ist, dass es noch nicht einmal das Ziel ist, ein sich selbst reproduzierendes physikalisches System zu haben. Wir sind mehr an einer Industrie interessiert, die für die Verbraucher auf Bestellung Maschinen herstellt, also an einer Automation, die Sinn macht. Roboter, die ihre eigene Gemeinschaft, ihre eigene Gesellschaft haben und die irgendwo ihr eigenes Leben leben, das ist kein Ziel. Ich kenne niemanden, der vor allem dieses Ziel hätte. Über künstliches Leben berichtete Detlef Klaas in SWR 2 Wissen.